Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Es ist einer der bekanntesten Mythen Europas, der Trojanische Krieg. Im Hörspiel Das Opfer Helena erzählt der Schriftsteller Wolfgang Hildesheimer diesen Stoff nun jedoch ein klein wenig anders, nämlich aus der Sicht Helenas. Und verkennbar ist seine Sympathie für diese Frau, die in der von Männern geschriebenen Historie zum Opfer königlicher Machtgelüste wird. Zwischen den skrupellosen Männern ist es sie, die zu wahren Gefühlen und klarer Kalkulation fähig ist. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Das Opfer Helena. Eine Erzählung für den Funk von Wolfgang Hildesheimer. Helena als Erzählerin ist Hilde Hildebrandt, Helena im Spiel Dagmar Altrichter. Ihren Gatten Menelaos spricht Bum Krüger, ihre Tochter Hermione Heidi Hausmann, den Paris Heinrich Schweiger. Sie hören eine Aufnahme aus München als Gemeinschaftsproduktion mit dem Hessischen Rundfunk. Ich darf voraussetzen, dass heute allen Menschen der Trojanische Krieg ein Begriff ist. Vielen mag es sogar mehr als das sein. Eine seit früh vertraute Reihe heroischer Bilder. Nun, das war er nicht. Aber nicht davon will ich sprechen. Jedermann weiß auch oder glaubt zu wissen, wie es zu diesem Kriege kam. Die Göttinnen Hera, Athena und Aphrodite stritten sich, wer die Schönste unter ihnen sei. Ein unwürdiger Streit zwischen Göttinnen. Sie wählten den trojanischen Prinzen Paris, der damals einem Orakelspruch zufolge im Gebirge die Schweine hüten musste, zu ihrem Schiedsrichter. Warum? Das weiß bis heute niemand. Paris entschied zugunsten Aphrodites, der Göttin der Liebe, die ihm den Besitz der schönsten Frau unter den Sterblichen versprochen hatte. Und diese schönste Frau unter den Sterblichen war ich, Helena, Tochter des Zeus und der Leda, Gemahlin des Königs Menelaos von Sparta. Aphrodite also führte Paris nach Sparta und unter ihrer Anleitung raubte Paris mich. Darauf rief Menelaos die griechischen Fürsten zusammen, Agamemnon, Achilles, Odysseus, Nestor und wie sie alle hießen, denn sie hatten sich gegenseitig einen Beistandseid geleistet. Und nun zog man mit der vereinten Flotte gegen Troja. Der 10-jährige Krieg begann. Aber diese Version ist wie alle historischen Wahrheiten unwahr. Es ist falsch, die Götter für alles verantwortlich zu machen, was an menschlichem und unmenschlichem geschehen ist. Das würde bedeuten, dass wir alle nur Puppen in der Hand der Götter gewesen wären und keinem von uns die Schuld träfe. Wahr ist vielmehr, dass uns alle die Schuld trifft, auch mich, aber mich am wenigsten. Ich will die Geschichte erzählen und es nochmals der Nachwelt anheimstellen, mir meinen Anteil der Schuld zuzumessen. Zunächst möchte ich ein Bild von meinem Gemahl Menelaos geben. Er spricht zu seinem Volk. Männer und Sparta, jeder einzelne von euch weiß, dass wir Griechen, vor allem aber wir Spartaner, eine Mission zu erfüllen haben. Wir sind von den Göttern dazu ausersehen, die Welt zu zivilisieren und die zivilisierte Welt zu beherrschen. Das ist natürlich Unsinn. Der Gedanke einer solchen Mission war bisher keinem von ihnen gekommen. Wie ihr da seid, könnt zu diesem erhabenen Ziel beitragen. Könnt dazu beitragen, dass spätere Generationen einmal sagen werden, Sparta ist die Wiege der Kultur gewesen. Als ob den schlichten Männern von Sparta die Kultur und ihre Wiege nicht völlig gleichgültig gewesen wäre. Und jetzt kommt die Sache mit Troja. Alle aber müssen wir Troja vernichten. Den größten Feind, der uns frech und herausfordernd mit einer ständig wachsenden Kriegsmacht droht. Troja hatte bis dahin nie und mit nichts gedroht. Schon lange müssen wir zusehen, wie die Troer von Tag zu Tag ihr Heer verstärken, ihre Flotte rüsten, um eines Tages uns, die wir friedlich dahinleben, in den Rücken zu, Rücken zu, Rücken zu, Rücken zu, Rücken zu. Das war also Menelaos. Er wollte nur zweierlei vom Leben, persönliche Macht und Krieg. Und er war bereit, alles Menschliche in sich und anderen rücksichtslos zu opfern. Zur Verwirklichung dieser beiden Ziele, die sich noch nicht einmal widersprechen. Täten sie es, so wäre Menelaos das Opfer einer Seelenspaltung gewesen. Eine Eigenschaft, die Menschen zwar kompliziert, aber interessant macht. Menelaos jedoch war nicht interessant. Er war zielstrebig, an sich schon eine unschöne Eigenschaft. Und da seine Ziele einseitig waren, so war auch er einseitig. Dann war da meine Tochter Hermione, die unzufrieden mit mir war. Oh, ich sage nicht, dass sie nicht recht hatte, die gute Hermione. Ich war ihr zu leichtfertig, zu unernst. Gewiss, sie war gut, aber ihre Güte war etwas zu bewusst. Sie war unbestechlich in ihren Ansichten. Kurz, sie war beinahe das, was man vollkommen nennt. Ich verstehe dich einfach nicht, Mama. Wie kann man so sein? Was dir fehlt, ist Würde und Abgeklärtheit. Schließlich bist du nicht mehr jung. Ich war 31, aber man sah es mir nicht an. Und in deinem Alter kann man einfach nicht mehr so mit den Männern flirten, wie du es tust. Sie selbst war 15 und flirtete nie. Männern gegenüber muss man immer die Überlegene bleiben. Sei es auch nur, um ihre frivolen Ansichten, die sie von uns Frauen haben, zu widerlegen. Wie hätte ich ihr damals erklären können, dass es mir nicht darum zu tun war, die Ansichten der Männer zu widerlegen? Ja, dass mir an den Männern ihre Ansichten als das Unwesentlichste erschien. Wie gesagt, sie war beinahe vollkommen. Ich aber war nicht vollkommen. Ich war sehr menschlich. Also das Gegenteil von vollkommen. Zwar war ich auch durch meinen Vater Zeus halb göttlich, aber der Teil meiner Seele, der menschlich war, der war auch bei den Göttern menschlich und bei Zeus nur allzu menschlich. Das darf ich wohl sagen, ohne damit meinen unsterblichen Vater zu nahe zu treten. Damit glaube ich, das Wesentliche angedeutet zu haben. Ein frühes Erlebnis ist vielleicht der Erwähnung wert. Als ich fast noch ein Kind war, wurde ich von Theseus geraubt. Er war damals jung, ein schöner Mann und ein großer Held. Und der Raub war mir keineswegs unangenehm. Hermes erstattete mich meinen Eltern zurück. Dafür wollte er seinen Lohn von mir. Auch Hermes war sehr schön. Nun ja, ich war eben selbst sehr schön. Und ich liebte die Schönheit über alles. Warum ich Menelaos geheiratet habe? Einer hat's ja sein müssen und so nahm ich ihn. Von der Ehe will ich nicht sprechen. Sie enthüllt sich im Laufe des Gesprächs, das eines frühen Abends im Sommer stattfand. Ich saß auf der Terrasse des Palastes, als Menelaos auf mich zuwandelte, in einer solch ziellosen, zufälligen Art, dass ich natürlich sofort wusste, er wollte etwas von mir. Wie leicht doch Männer zu durchschauen sind. Nur leider hat Menelaos nicht zu den Männern gehört, die Naivität liebenswert macht. Herrlicher Abend. Findest du nicht, meine Liebe? Ich hielt es nicht für nötig, zu antworten, bis er zur Sache käme. Ich wusste, dass Menelaos Begriff eines schönen Abends höchstens in dem Gelingen irgendeines seine Pläne begründet sein konnte und mit dem Reiz der Natur nichts zu tun hatte. Ich kannte die Menschen, besonders die Männer und ganz besonders meinen Menelaos. Meine liebe Helena, du bist schön heute Abend wie ein Sonnenuntergang hinter den Gipfeln von Arkadien. Da ich also auf die Schönheit der Natur nicht eingegangen war, versuchte er es jetzt mit der meinen. Ich sagte kühl, Und du bist... Wie ich feststelle... Heute Abend poetisch. Inspiriert von deiner strahlenden Schönheit. Wenn ich dem Ruf, den ich genieße, vertrauen darf, und ich bin, wie du weißt, in diesen Dingen leichtgläubig, so bin ich nicht nur heute Abend, sondern immer schön. Ja, und ich wollte, die Schönheit wäre die einzige deiner Eigenschaften, die einen solch weit verbreiteten Ruf genießt. Das wiederum klingt weniger poetisch als unfreundlich. Übrigens dürftest du wissen, dass es nur selten die guten Eigenschaften allein sind,